Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo Lars, hier spricht Timo. Du, ich kann leider doch nicht kommen. Ich darf nicht weg. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Meine Oma kommt am Freitag zu uns und alles soll tipptopp sein. Meine Eltern sind so blöd. Was macht das schon? Es ist doch mein Zimmer. Tschüss. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Lars, hier spricht Timo. Du, ich kann leider doch nicht kommen. Ich darf nicht weg. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Meine Oma kommt am Freitag zu uns und alles soll tipptopp sein. Meine Eltern sind so blöd. Was macht das schon? Es ist doch mein Zimmer. Tschüss.